Amici sportivi, buonasera. Bis zum letzten Atemzug. Ultras und die Radikalisierung der Fankultur im Fußball. Ein Feature von Agnese Franceschini und Tom Mustroch. Der Tod. 3. Mai 2014. Ein sonniger Frühlingstag in Rom. Zehntausende Fans des AC Florenz und des SSC Neapel bewegen sich zum Olympiastadion der Hauptstadt. Ihre Mannschaften tragen das Finale der 67. Coppa Italia aus. Auf dem Weg zum Spiel geraten einige der Fans aus Neapel mit Ultras des AS Rom aneinander. Bomben explodieren unter Fanbussen, Menschen schreien, Panik bricht aus, Schüsse fallen. 4 Menschen werden verletzt, 3 Anhänger des SSC Neapel und der Schütze selbst, ein bekannter Ultras-Anführer des AS Rom. Ein Neapel-Fan, Ciro Esposito, stirbt am 25. Juni an den Folgen der Verletzungen. Antonella Leardi, die Mutter des getöteten Fans, rekonstruiert die Ereignisse so. Perché erano vari gruppi della Lombardia, del Veneto, vari gruppi. Si organizzano e scendono in trasferta a vedere le partite. Es waren mehrere Gruppen, die aus der Lombardei und aus Venetien kamen, Neapel-Fans, die sich organisiert hatten, um das Spiel zu sehen. Sie erzählten, dass sie von diesem Individuum angegriffen wurden. Er hatte Böller. Zum Glück hatte der Fahrer die Tür geschlossen. Als mein Sohn Ciro die Schreie und Hilferufe hörte, war er dabei, ein Brötchen zu essen. Besser gesagt, ein Casatiello, das der Vater am Tag davor für ihn und seine Freunde gebacken hatte. Er hat versucht, dieses Individuum zu stoppen. Ich kenne ihn. Er hätte das Gleiche für jeden gemacht. Er wusste nicht, wer diese Fans waren. Er hat ihnen einfach geholfen. Und das hat ihn das Leben gekostet. Das war der Einstieg in eine neue Gewaltdimension. Zum ersten Mal schoss in Italien ein Fan auf einen anderen. Bisher waren Messer, Baseballschläger und auch herausgebrochene Toilettenbecken die Waffen, die bei Ultras-Ausschreitungen zum Tod führten. Schusswaffen waren bis dahin den Sicherheitskräften vorbehalten. Auch hier gab es Tote. Ungewöhnlich war, dass die Auseinandersetzungen nicht zwischen Fangruppen zweier Mannschaften stattfanden, die sich auf dem Platz gegenüberstanden. Der AS Rom spielte an diesem Tag gar nicht. Die Gewalttaten haben das Stadion längst verlassen. Das belegt auch die Biografie einiger Protagonisten der Auseinandersetzungen in Rom. Der Todesschütze Daniele De Santis ist Aktivist der extremen Rechten. Der Fananführer des SSC Neapel, der im Stadion sehr wirkungsvoll für Ruhe sorgte, wird von der Justiz mit der Camorra, der organisierten Kriminalität in Neapel, in Verbindung gebracht. Ganz Italien wurde bei diesem Ereignis klar, dass das Verhalten der Fans vollends außer Kontrolle geraten ist. Jedes Wochenende gibt es nicht nur die Spiele in den Stadien, die vom Bezahlfernsehen direkt übertragen werden, sondern auch die Spiele der Gewalt, meist vor den Stadien, auf Autobahnraststätten, Bahnhöfen und in den Vororten. Antonella Leardi. Io ho sempre detto che non quello che è successo a mio figlio non è da attribuire a nessun gruppo di tifosi, ma un gruppo di delinquenti. Ich habe immer gesagt, dass das, was meinem Sohn passiert ist, nicht einer Gruppe von Fans untergeschoben werden soll, sondern es soll einer Gruppe von Kriminellen zugeschrieben werden. Und sie haben nichts mit dem Sport zu tun. Ich habe das stets wiederholt. Mein Sohn ist kein Opfer der Ultras, sondern er ist ein Opfer einer Gruppe von Wahnsinnigen. Nicht, weil sie verrückt sind, sondern weil sie mit Bomben einen Bus mit Kindern und Frauen angegriffen haben. Un autobus con delle famiglie, non so voi come potete definirli, ma certamente non erano tifosi. Auch in Deutschland gehören Feuerwerkskörper und Baseballschläger zum Arsenal von Gewalttätern in und um die Stadien. In jüngster Zeit zettelten diese organisierten Gruppen sogar Ausschreitungen fern der Stadien und unabhängig von Spielterminen an. 4 Monate nach dem Tod Ciro Espositos verwandeln sogenannte Hooligans gegen Salafisten aus ganz Deutschland den Kölner Bahnhofsvorplatz in ein Kriegsgebiet. Hooligans, wie sich Fußballfans mit Neigung zu Gewalt und Rechtsextremismus nennen, treten damit zum ersten Mal mit einer politischen Forderung auf. Wie kommt es zu dieser Radikalisierung der Fankultur im Fußball? Und warum tendieren gewaltbereite Fußballfans zu politischem Extremismus? Um diese Entwicklungen und Gefahren zu verstehen, hilft ein Blick nach Italien, an den Geburtsort der Ultras-Bewegung. Die Verehrung. Die Siedlung Scampia in Neapel. Hier wuchs Ciro Esposito auf, der Fan, der infolge der Ausschreitungen in Rom getötet wurde. Scampia ist ein besonderer Ort. Riesige Neubaukomplexe streben verwahrlosten Pyramiden gleich dem Himmel zu. Die Großsiedlung, in den 1980er Jahren erbaut, wurde weltweit bekannt durch Roberto Savianos Buch Gomorra. Hier leben normale Bürger, aber auch Wohnungsbesetzer, illegale Migranten, Drogendealer. Unter ihnen rekrutiert die organisierte Kriminalität ihre Fußsoldaten. Der Taxifahrer aus dem Zentrum Neapels möchte uns zunächst gar nicht dorthin fahren. Er lehnt es auch ab, zu warten oder zurückzukommen. Antonella Leardi führt uns in das Zimmer ihres verstorbenen Sohns. Es ist jetzt eine Art Museum, angefüllt mit Fotos von Ciro, mit Geschenken, selbstgemalten Trauerplakaten, Fanschals von Vereinen aus ganz Italien und auch aus dem Ausland. Allora, questi sono vari premi, qualcuno ha fatto qualche memoria alla Ciro. Dies sind Andenken, die man mir gegeben hat. Ich habe nur friedliche und versöhnliche Worte geäußert. Ich bin gegen die Gewalt, weil ich mir wünsche, dass niemand stirbt, so wie Ciro gestorben ist. Und hier ist Ciro mit seiner Verlobten. Sie wollten in einem Jahr heiraten. Dieses Poster hat mir letzten Samstag ein Mädchen gegeben. Sie ist eine von vielen, die ich nicht kenne und die mich anrufen, die Gruppen formiert haben, um Ciro zu ehren. Sie nennen mich Mama Antonella und es ist wunderschön. Ich habe viele Kinder bekommen, Kinder in ganz Italien, aber auch im Ausland. In der Schweiz, in Kanada. Dieses Trikot wurde Ciro von Maradona geschenkt, als er noch im Krankenhaus war. Und Maradona hat ihm auch eine Einladung ausgesprochen. Er könne eine Woche lang bei ihm wohnen, wenn er das Krankenhaus verlassen hätte. Da Maradona, con il suo autografo, e con un invito speciale, che quando lui stava bene l'avrebbe voluto almeno una settimana lì dove abita lui. Ciros ältester Bruder Pasquale Esposito ist gekommen. Er wohnt im gleichen Haus, zwei Stockwerke höher. Ich hätte nie gedacht, dass mein Bruder tot als Leiche zurückkommen würde. Wenn er mit einem ledierten Schädel zurückgekommen wäre, hätte ich ihn beschimpft. Du bist wirklich dumm. Wie kannst du dir für ein Spiel den Kopf brechen? Er hätte einen Zahn verlieren können, sich einen Arm brechen. Schlimmstenfalls hätte er einen Messerstich bekommen können, aber nicht ermordet werden durch einen Schuss aus einer Feuerwaffe. Man wird erschossen in einem Camorra-Krieg, aber nicht, wenn man über die Straße läuft. Die Worte stecken ihm im Hals. Man hat schon das Messer benutzt, aber auch das verstößt gegen die Regeln der Ultras. Man benutzt zwar auch ein Messer, aber wer das tut, ist ein Feiger, ein böser Mensch, ein schmutziger Mensch. Ein echter Ultra benutzt nur die Hände. Man kann sich gegenseitig schlagen, aber nach dem Spiel geht man zusammen eine Pizza essen. Ich mache keinen Scherz. So verhalten sich echte Ultras. In Ciros Zimmer zeigt er uns einen Schal. Kannst du lesen, was da geschrieben ist? Bis zum letzten Atemzug. Das ist der Schal von jenem Tag. Romanista, vile tifoseria, come conigli siete scappati via. Du Römer-Fan, du gehörst zu einer feigen Anhängerschaft. Wie Angsthasen seid ihr weggelaufen. Und du Infame, du hast nicht in Tor di Quinto gewonnen. Der Revolver wie der Polizist und Mörder Spaccarotella. Ciro lebt mit uns. Spaccarotella ist ein Polizist, der einen Lazio-Fan auf einem Autobahnrastplatz erschossen hatte und wegen Totschlags zu 9 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Die Fanszenen in Italien beklagen mittlerweile 20 Tote, 14 davon infolge von Auseinandersetzungen unter den Fans selbst. Hinzu kommt ein toter Polizist. Der Hass, der sich in den Fangesängen äußert, entzündet immer wieder neue Gewalttätigkeiten. wie man Ultra wird. Esserci, esserci, partecipare, stare là, essere presente. Dabei zu sein, anwesend zu sein, meine Pflicht zu erfüllen, die Mannschaft anzufeuern, singen, alle zusammen zu sein. Wir waren immer in der Kurve, wo auch Freunde waren. In den letzten 5 Jahren in der B-Kurve. Das ist für Gennaro das A und O des Ultras-Seins. Er war ein Freund Ciros und ist auch mit Ciros Bruder Pasquale befreundet. Für ihn gehen die Ultras-Aktivitäten aber über den gemeinsamen Stadionbesuch weit hinaus. Zu einer Gruppe zu gehören bedeutet, sich zu engagieren, um in der Gruppe zu sein. Man muss immer anwesend sein. Man muss sich an einen bestimmten Kodex orientieren. Man muss 7 Tage die Woche dabei sein. Man trifft sich mit den anderen auch unter der Woche. Und man entscheidet, was man machen kann. Es ist eine echte Verpflichtung. Bist du auch in der Gruppe? Nein, dafür habe ich keine Zeit. Pasquale hat andere Verpflichtungen. Er betreibt eine Autowaschanlage, in der auch sein Bruder gearbeitet hat. Sie liegt neben einer Schnellstraße, ist bedeckt mit Wellblech, ein karger Ort. Dennoch ein sozialer Treffpunkt im Viertel. Jugendliche sitzen auf ihren Mopeds und plaudern, andere waschen Autos. Pasquale sitzt regungslos neben einem überlebensgroßen Wandbild, das seinen Bruder Ciro zeigt. Das Bild gibt ihm Kraft. Anders als die Fangruppen anderer Vereine gehen wir ins Stadion, auch wenn keine große Mannschaft gegen Neapel spielt. Das Champions-League-Spiel Neapel-Dortmund hat für uns den gleichen Wert wie Neapel-Crotone in der dritten Liga oder Neapel-Cittadella. Das Gefühl ist das gleiche. Nicht die andere Mannschaft ist wichtig, sondern unsere. Es zählt, was Neapel macht und die Freunde, die Tatsache, dass wir alle zusammen sind. Die Mannschaft ist in die dritte Liga abgestiegen und wir sind ihr gefolgt, als ob sie Barcelona wäre. Gennaro kann es bestätigen. Wir kritisieren die Mannschaft nur, wenn sie nicht bereit ist, für das Trikot zu kämpfen. Wir gehörten keiner Gruppe an. Wir waren in der Nähe von Freunden aus diesem Viertel und wir hatten die gleiche Ultramentalität. Es ist eine Art und Weise zu denken, die man hat oder nicht hat. Es ist keine Mode. Entweder man ist Ultra oder man ist es nicht. Guck mal, was passiert, wenn wir über SSC Neapel sprechen. Ich krieg voll die Gänsehaut. Gennaro und Pasquale erzählen gern von ihrem Leben als Neapel-Fans. Ein Leben, das eigentlich nur einen wirklichen Feind hat: die Polizei. Con chi ha il contatto diretto non è la squadra avversaria, è la forza dell'ordine. Es ist die Polizei, mit der wir zu tun haben, nicht die andere Mannschaft. Fans und Polizei haben keine gute Beziehung. Man könnte mehr machen, um diese Beziehung zu verbessern, aber... Je repressiver die Gesetze wurden, desto schlimmer wurde die Lage. Wir haben den Gipfel 2007 erreicht, mit der Ermordung von Raciti in Catania. Danach war nichts mehr wie früher. Man hat Drehkreuze in den Stadien eingebaut, die namentliche Eintrittskarte. Auswärtsfahrten sind so gut wie verboten. Gennaro spricht von den Fanausschreitungen in Catania, bei denen der Polizist Filippo Raciti getötet wurde. Seitdem können Tickets für Auswärtsspiele nur mit einem Fanausweis erworben werden. Viele Fans lehnen den Fanausweis aber ab, er sei nur ein Kontrollinstrument. Sie verzichten damit auf Auswärtsfahrten. Tatsächlich greifen die italienischen Sicherheitskräfte mit dem Fanausweis härter in die Fankultur ein als die Deutschen. Das Gewaltproblem aber haben sie auch mit dieser Methode nicht lösen können. Der Ursprung der Ultras-Bewegung. In Turin gibt es ein besonderes Museum, das Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Gli Ultras Granata nascono nel 1967. Prima del derby, allora noi eravamo un gruppo di giovani all'interno dei fedelissimi Granata. Die Ultras Granata sind 1967 geboren. Wir waren eine Gruppe von Jugendlichen und wir gehörten zu den Fidelissimi Granata, die treuesten Granata. Vor dem Derby hatten wir mehrere Transparente gebastelt. Eine 20 Meter lange Stoffbahn blieb übrig. Wir wollten auch damit ein Transparent machen. In der damaligen Zeit wurde oft in den Medien über die palästinensischen Ultra geredet. Ich habe also gedacht, dass etwas mehr als Ultra, Ultras wäre. Deswegen haben wir Ultras Granata auf das Transparent geschrieben. Am 22. oder 23. März 1967 ist erst das Transparent und dann die Gruppe entstanden. Diese Gruppe gibt es bis heute. È nato il nome, è nato prima lo striscione e poi tutto il gruppo, che è andato avanti fino ai giorni nostri. Pino Caruso steht im Museum von Grande Torino. Pino war damals gerade 12 Jahre alt und das Maskottchen der Fedelissimi Granata. Zwei Jahre später wurde er der erste Boss der Ultras Granata. Pino berichtet auch, wie fantasievoll italienische Ultras die Rivalität mit anderen Vereinen auslebten. Er selbst benutzte sogar Requisiten aus der Kirche. Er zeigt uns ein Foto. Il fattore del vestito da frate era perché, diciamo, negli anni 70. Ich war als Franziskaner bekleidet. In den 70er Jahren haben wir oft die Derbys gegen Juventus gewonnen. Und am Ende des Spieles haben wir die Beerdigung der anderen Mannschaft inszeniert. Vom Stadion bis zum Sitz von Juventus. Mit Grabkränzen, Leichenwagen und allem, was dazugehört. Inklusive Segnen des Sarges von Juventus. Corteo funebre con corone, macchina da morti, con tutti annessi e connessi. E c'era la benedizione alla bara. Damals war der Tod des Feindes auch in Italien nur ein symbolischer Akt. Grenzenlose Gewalt. Auch Giancarlo Capelli, genannt Il Barone, ist von Anfang an mit dabei. Er ist Vater, ja Großvater mittlerweile, und seit Jahrzehnten Sprecher der Ultras des AC Mailand. L'indole del tifoso ultras è quello dello scontro. Perché chi vive da ultras, no? Uno dice ultras, ultras, ultras, è una parola. Man muss sagen, wenn du ein Ultra bist, dann suchst du auch Kampf und Streit. Wer wie ein Ultra lebt, weiß, dass es früher oder später zum Kampf kommt. Man will aber nicht, dass es zum Tod kommt. Ich wünsche das keinem. Wir sind doch alle im selben Boot. Wir fiebern für unsere Mannschaft, sind aber auch der Welt der Ultras verbunden. Non ho mai augurato, anche perché poi sono siamo tutti sulla stessa barca. Facciamo tutti il tifo per la propria squadra, ma siamo tutti uniti, sono l'unica bandiera nel mondo ultras. Der Tod von Ciro Esposito hat Barone nachdenklich gestimmt. Leider ist das mit Ciro passiert. Alle haben gehofft, dass er im Krankenhaus wieder gesund wird. Ich muss dir sagen, mich hat dieser Tod sehr betroffen gemacht. Ich glaube, das ging auch den römischen Fans so. Ich kann mich irren, aber ich glaube das schon. Ich bin nicht überzeugt, dass er ihn vorsätzlich umbringen wollte. Auch Barone, der Ultras-Sprecher aus Mailand, kam nach Neapel zur Beerdigung von Ciro Esposito. Ich war bei der Beerdigung. Es war sehr bewegend. Es waren einige Fangruppen aus Italien da. Die Neapel-Fans haben sich großartig verhalten. Wir sind zwar Rivalen. Wir beleidigen uns nicht persönlich, aber im Stadion, da fliegen die Beleidigungsgesänge der Kurven durch die Luft. Auf der einen Seite sind wir Gegner, jeder für eine andere Fangruppe. Aber beim Begräbnis in Neapel sind wir uns von Mann zu Mann begegnet. Wir haben uns die Hand gegeben. Wir sind in Neapel wirklich großartig empfangen worden. Die Vereinigten Ultras. 40.000 Menschen waren bei der Beerdigung, aus aller Welt und aus ganz Italien. Sie haben Ciro zwei Tage und eine Nacht lang verehrt. Maria, eine Freundin von Ciros Mutter Antonella Leardi und selbst Neapel-Fan. Das war ein historischer Moment. Ich glaube, so etwas passiert auch nicht wieder. Es waren Fans aus der ganzen Welt beisammen. Auch Fangruppen, die traditionell verfeindet sind. Anche tifoserie storiche che per eccellenza sono sempre state contrapposte. Aus Italien waren fast alle Fangruppen anwesend. Es fehlten nur ganz wenige. Man konnte sie an den Fingern einer Hand abzählen. Auch Fans aus Dortmund, die mit Neapel eine Fanfreundschaft haben, waren anwesend. Sie haben Ciro mit einem Schal und einem Geschenk geehrt. Die Fanfreundschaft zwischen Neapel und Dortmund geht auf die Duelle in der Champions League 2013 zurück. Damals trafen sich Ultras aus Neapel und die Desperados aus Dortmund in einer Pizzeria in der Stadt am Vesuv. Vermittler war ein Neapolitaner, der in Dortmund lebt. In ganz Europa sind Ultras vernetzt. Nach der Verletzung von Ciro wurden in mehreren europäischen Stadien Solidaritätstransparente auf Italienisch gezeigt. Ciro non mollare und Forza Ciro, Ciro gibt nicht auf. Daneben Transparente, die den wegen fahrlässiger Tötung des Polizisten Raciti zu 8 Jahren Haft verurteilten Ultra Antonino Speziale verteidigten. Eine Internationale der Ultras, die Italien als Vorbild hat, und die italienischen Ultras waren in den späten 80er Jahren das Vorbild der ersten deutschen Ultras. Robert Klaus ist Mitarbeiter der Kompetenzgruppe Fankulturen und sportbezogene Sozialarbeit, kurz KOFAS, am Institut für Sportwissenschaft der Leibniz-Universität Hannover. Er erzählt uns in einem Café in Berlin von diesen Anfängen. Also die ersten Ultragruppen existieren in Deutschland tatsächlich schon seit Ende der 80er Jahre, wurden damals aber teilweise auch noch belächelt oder waren viel zu modern für ihre Zeit, waren so im Grunde sowas wie eine kleine Avantgarde, die nur wirklich krasse Insider kannten. Ultra als flächendeckendes Phänomen gibt es im Grunde seit dem Jahr 2000. Das Phänomen kommt ja aus Italien, insofern zeitversetzt in Deutschland an, und meines Erachtens hat es vor allem zwei Umstände, die das Aufkommen von Ultra sehr fördern. Das eine ist sozusagen eine europäische Integration und auch eine Globalisierung. Viel mehr Fans können es sich leisten, auch mal nach Italien zu fahren, sich eine Szene anzugucken und kommen teilweise begeistert zurück. Und da hängen auf einmal bunte Transparente, dort wird mit Pyrotechnik gearbeitet, dort werden viele bunte Fahnen hochgehalten. Es gibt jemanden mit einem Megafon, der vorne steht. Das Ganze hat sozusagen ein Kurvenbild, was sehr faszinierend ist. Die deutsche Szene war aber nicht nur von ihren italienischen Vorbildern begeistert. Sie wollte auch einer als Ausverkauf empfundenen Modernisierung kreative Kräfte entgegensetzen. Und das Zweite ist, dass der deutsche Fußball im Hinblick auf die WM 2006, ungefähr 2000, beginnt, auch die deutschen Stadien umzubauen, sehr stark zu modernisieren. Diese Stadien wurden von vielen Fans erstmal als etwas steriler empfunden. Fakt ist, dass die Stimmung in diesen Stadien nicht mehr so gut war und dass sozusagen in vielen Orten dort ein Vakuum entstanden ist, in diesen neuen Arenen. Und das begünstigt im Grunde sowas wie einen Generationenumbruch, in dem die Ultras dann vorstoßen und dieses Vakuum füllen. Das sieht man an einigen Orten. In Dortmund zum Beispiel hat sich die erste Ultragruppe, die Desperados, 1999 gegründet. Die zweite, The Unity, gründet sich 2001. Das ist genau diese Zeit. Erik, seit etwa 10 Jahren Ultra bei Werder Bremen, beschreibt seine Faszination an der Ultraskultur so. Dieses Erleben mit anderen Leuten sozial, sich daran zu hängen, alle eigenen Emotionen mit der Leistung der Mannschaft zu verknüpfen, dann mitzufiebern, aber gleichzeitig nicht passiv zu sein. Das unterscheidet ja Ultras von Fanclubs und allen anderen im Stadion, die da nur rumstehen und nichts tun oder meckern oder so. Und ich knüpfe alles, irgendwie alle meine Hoffnungen an die eigene Mannschaft. Und dann versuche ich so viel zu geben, wie ich kann. Ich versuche zu hüpfen, zu klatschen, so laut zu schreien, auch wenn ich völlig kaputt bin. Der Werder Ultra war allerdings überrascht, als er 2007 zu den eigentlichen Ultras-Vorbildern nach Italien fuhr. Der Aufenthalt in Udine und Turin war für ihn eine Lehrstunde der besonderen Art. Schon die Begrüßung war skurril. Also nicht nur skurril, sondern eigentlich hätte ich da schneller vielleicht schalten sollen. Aber die ersten Wörter waren so, ah, ihr seid aus Deutschland. Warte, ich kann auch einige deutsche Wörter, Sturmgruppenführer, und dann ging das wirklich nur, also irgendwie hatten sie so ein paar Nazi-Vokabeln, sag ich mal, auf Lager, die sie dann gleich sagen konnten, strahlten dabei, wollten, dass wir jetzt irgendwie darauf reagieren, und wir sagten so, ja, weiß nicht, das ist nicht so unsere Sache, wir sind da nicht drauf eingegangen. Überrascht war er auch über die streng hierarchische Struktur bei den italienischen Ultras. Hier in Bremen, als ich da reingekommen bin, war von Anfang an dieses Ziel von Basisdemokratie, alle sind gleich, alle können sich einbringen. Natürlich gibt es welche, die mehr zu sagen haben und die weniger zu sagen haben, aber das war veränderbar. Also wer gerade viel gemacht hat, der hat halt viel zu sagen, und wer nicht da war, hat halt wenig zu sagen. Das gab es dann nicht. Es gab halt Kapos, eigentlich auch bei den verschiedenen Gruppen, die wir gesehen haben. Der Abgefahrenste hat seine Gruppe wirklich mit Augenkontakt angeleitet. Der hat gar nichts gesagt. Also das kann man sich nicht vorstellen. Ich glaube, dafür muss man es gesehen haben. Aber der hat nur die Hände benutzt und die Augen. Und die Leute haben gemacht, was er wollte. Und wenn er was gesagt hat, war auch klar, jetzt ist die Situation kurz vorm Eskalieren. Ultras und die Politik in Italien. Die hierarchische Capo-Struktur, die Werder-Ultra Erik beschreibt, ist nicht nur männlichem Machtgehabe geschuldet. Sie kommt auch häufig mit rechtsextremer Ideologie daher. Der Todesfall Esposito hat schlaglichtartig illustriert, wie stark die italienische Fankultur rechtsextremistischen Einflüssen ausgesetzt ist. Wir reisen zum Tatort. Daniele De Santis, der Todesschütze, lebte und arbeitete hier, in Tour de Quinto, im Norden Roms. Das ehemalige Trainingsgelände von Lazio besetzten einige Rechtsradikale und etablierten hier eine stadtbekannte Disco. Es gibt auch eine ramponierte Kampfbahn hier, ein Trainingsparcours für die Neofaschisten. Vom Nachbargelände dringen Schüsse herüber. Das wenigstens lässt sich aufklären. Hier trainiert die italienische Olympia-Auswahl im Sportschießen. Nähert man sich den Umkleideräumen, in denen De Santis zum Schluss wohnte, so ist nur dumpfes Hundebellen zu hören. De Santis gehörte seit den 90er Jahren zur Avantgarde der Rechtsextremen in Rom, die es sogar schafften, mit Gianni Alemanno einen der ihren ins Bürgermeisteramt zu hieven. Über die Eroberung erst der Stadien und später der Rathäuser durch die Rechten gibt Mauro Valeri Auskunft. Der Soziologe betreibt seit mehr als einer Dekade ein Monitoring von rassistischen Vorfällen im italienischen Fußball. Sicuramente esiste nello spirito ultra. Es gibt sicher in der Welt der Ultras die Haltung, sich gegen Politik zu wehren, gegen eine Politik, die nicht der eigenen Ideologie entspricht. Aber in den letzten 20 Jahren gab es eine Entwicklung nach rechts. Selbst im Innenministerium sagen sie, dass es viele rechte Fangruppen gibt. Da gab es zumindest keine Reduzierung. Im Gegensatz haben die linken Fangruppen massiv abgenommen. Die Kurven haben sich verändert und auch das Stadionverbot wurde viel stärker gegen linke Fangruppen eingesetzt. Die Eroberung der Stadien durch rechts scheint abgeschlossen. Aber auch beim Fußballverband selbst herrscht eine Affinität zu faschistischer Symbolik. Valeri erzählt von einem Besuch auf dem zentralen Trainingsgelände der Nationalmannschaft in Coverciano bei Florenz. In Coverciano, wenn man ins Fußballmuseum kommt, dann zeigt die Fotografie, die an den WM-Sieg 1938 erinnert, die Fans mit dem römischen Gruß. Man konnte da sicher von tausenden Fotografien auswählen. Aber wenn ich einen jungen Burschen dahin bringe und er sieht, dass die dort den römischen Gruß machen, dann denkt er, das sei nicht verboten, das kann man machen. Ich habe Angst, dass hier noch viel faschistische Ideologie ist und wenig Nachdenken über unsere Geschichte. Es gibt noch eine andere seltsame Entwicklung in Italien. Viele Protagonisten der rechten Stadionszene sind Politiker geworden. Sie waren früher Fananführer, zum Beispiel der Roma, und sind heute Politiker. Selbst Daniele De Santis, der Todesschütze von Rom, trat zweimal auf Listen rechtsextremer Parteien bei Lokalwahlen an. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Ihre Versammlung ist unfriedlich geworden und gefährdet durch ihr Verhalten unmittelbar und ganz erheblich die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Hooligans und die Politik in Deutschland. 26. Oktober 2014, Köln. Ciro Esposito ist fast auf den Tag genau 4 Monate zuvor in einem Krankenhaus in Rom verstorben. In Köln am Hauptbahnhof in Rheinnähe versammeln sich 4.500 Hooligans, um gegen Salafisten zu demonstrieren. Die ultrakonservative islamische Gruppierung wird zur Zielscheibe einiger organisierter Hooligan-Truppen aus ganz Deutschland, auch aus Bremen und Dortmund. In Köln finden die Hooligans aber auch ihren eigentlichen Gegner, die Polizei. Ein Polizeifahrzeug wird umgestürzt, Fahrräder werden auf Polizisten geworfen. Die Ordnungskräfte setzen Wasserwerfer ein. Geschäfte werden demoliert. Der Bahnhofsvorplatz gleicht einem Kriegsgebiet. Insgesamt 328 Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Gewalttaten verfasst die Polizei. Ogisa-Demonstrationen, etwas weniger gewalttätig, gibt es auch in anderen Städten. Wegen des Gewaltpotenzials werden Manifestationen in weiteren Städten von der Polizei nicht gestattet. Dennoch, fußballverbundene Gewalt überzieht die Innenstädte. Wer genau sind die Figuren, die hinter dieser Bewegung stecken? Der Fanforscher Robert Klaus unterstützt in Dortmund Fanprojekte und Vereine bei der Arbeit gegen rechte Instrumentalisierung. Die Menschen, die bei Hogisa verantwortlich sind und dort als Hooligans auftreten, sind in den 80er, 90er Jahren als Hooligans in den deutschen Fankurven sozialisiert worden, haben dort meistens ihre erste Erfahrung gemacht, wie man sich größer organisiert, nämlich in einem großen Fanclub, in einer großen Hooligan-Gruppe oder auch in der gesamten Kurve, haben dort auch gelernt, auf ihre Art und Weise politisch zu argumentieren, sozusagen im Zweifelsfall zu wissen, dass das Recht des Stärkeren hier zählt. Und die ganzen Netzwerke, die wir bei Hogisa sehen, kommen im Grunde aus dem Fußball der 90er Jahre. Was nicht heißt, dass sie aktuell keinen Einfluss haben. Aber eben oft außerhalb des Stadions, etwa in Bremen, wo Hogisa sich ebenfalls verankerte. Diese Hooligans gegen Salafisten sind ja tatsächlich sogar aus Bremen angereist nach Köln und die haben auch Struktur in Bremen, aber die haben keinen Raum in Bremen, wo sie direkt öffentlich auftreten. Man muss sagen, das Netzwerk um Bremen vielleicht noch viel stärker als in Bremen selbst. Da ist richtig miese Struktur, also von Plattenlabels, Gaststätten, irgendwelchen Hotels und unglaublich vielen Einzelpersonen, die das unterstützen. Das ist schon wirklich die Untergrundszene, von dem kriegt man nicht viel mit. Die haben Struktur, die sind aktiv, aber jetzt beim Fußball konnten die da irgendwie nicht reinkommen. Das Phänomen Hogisa ist offenbar ein Resultat des Machtverlusts der Hooligans in den Stadien selbst. Zurückeroberungen der Stadien wurden vermeintlich politische Aktionen auf der Straße genutzt. Auch die Dortmunder Streetworkerin und Mitarbeiterin des unabhängigen Fanprojektes Dortmund, Tina Meidenstein, vertritt diese These. Diese Menschen, die zu Hogisa gehen, sind allerdings keine Ultras. Die Ultras selber haben sich ganz klar dagegen positioniert, nicht öffentlich, aber intern. Man findet diese Hogisa-Bewegung in Ultrakreisen sehr, sehr peinlich, weil sich da Menschen als Hooligans präsentieren, die zum Großteil auch schon in die Jahre gekommen sind. Das sind Gruppierungen wie zum Beispiel die Borussenfront. Das ist die älteste Hooligan-Gruppierung in Dortmund, die vor kurzem auf jeden Fall Jubiläum hatte, 30 Jahre Borussenfront. Und das hat nochmal zu einem Aufschub geführt, sodass da auch wieder Jugendliche nachgewachsen sind. Ihre Vorgängerorganisationen fanden noch kaum Resonanz. Robert Klaus hat ihre Entwicklung beobachtet. Das eine hieß GNU Hunters, was so ein bisschen die verballhornte Lautschrift ist für New Hunters. Und die zweite Gruppe hieß, weil Deutsche sich noch trauen. Und beide existierten ungefähr seit 2012 und hatten damals schon versucht, einen bundesweiten Zusammenschluss von rechtsextremen Hooligans und teilweise auch rechtsoffenen Ultras zu schaffen und waren damit mehr oder minder glücklos. Irgendwie hat sozusagen die zentrale Motivation gefehlt und offensichtlich hat das Ticket Salafismus es bewirkt, dass eine große Außenwirksamkeit erzielt werden konnte, weil sich unter diesem Begriff wir sind gegen Islamismus, wir sind gegen islamistische Gewalt, sich auf einmal ganz, ganz viele Leute wiederfinden konnten, die davor sich nicht darunter wiedergefunden haben. In Bremen hat Erik den Ablösungsprozess von der rechten Szene im Stadion selbst erlebt und mitgestaltet. Aber er kann sich noch daran erinnern, als das Weserstadion fest in der Hand der Rechten war. Aber wir werden anscheinend noch ein bisschen anders behandelt, obwohl wir hier nur etwas Spaß wollen. Daraus hat sich dann die Hooligan-Gruppe Standarte Bremen 88, ich glaube heute noch Standarte Bremen, gegründet, die sich auch selber eher als SA-Kampftruppe gesehen haben. Bei denen ist der Sänger von Kategorie C und die sind verknüpft mit den Hells Angels. Da gibt es Kontakte in die NPD und nicht nur Kontakte, sondern das sind wirklich auch in Personalunion Mitglieder. Die waren im Stadion, haben sich dann aber diesen anderen Themen auch sehr gewidmet. Kampflos verlief dieser Übergang von einer von rechten Hooligans dominierten Kurve hin zu einer offeneren Ultraszene aber nicht. Da kam es dann zu diesem Konflikt, den aber gar nicht mehr die Standarte ausgefochten hat und haben dann mit Mitgliedern vom Nordsturm Bremer, mit der nicht ganz unverfänglichen Abkürzung NSHB, einen Angriff durchgeführt auf das Geburtstagsturnier von Rakai Wehr. Rakai Wehr, zu Deutsch grüne Kanaille, grün ist die Vereinsfarbe von Werder, ist eine eher links eingestellte Truppe, die Werder-Fankurve öffnen wollte und deshalb von den Rechten überfallen wurde. Das war nämlich eigentlich von denen eine Reaktion darauf, dass gesagt wurde, ey, alle können doch Werder-Fans sein, also ist doch egal, ob die deutsch sind oder so. Ist doch einfach, warum sollten die anderen nicht auch Werder-Fan sein? Ein ganz einfacher Gedanke. Und das war schon zu viel, dann gab es diesen Angriff. Der Überfall führte zu mehr als einem Dutzend Verletzten und einem Prozess, bei dem 4 Jahre später einige der Schläger zu Bagatellstrafen verurteilt wurden. Aus dem Stadion wurden die Hooligans aber vertrieben. Hogeza wäre also die Antwort auf die Vertreibung der Hooligans aus den Stadien. Durch mediale Aufmerksamkeit und gewalttätige Demonstrationen neue Anhänger gewinnen, um wieder in den Stadien Fuß zu fassen. Eine ernsthafte politische Auseinandersetzung ist nicht das Kernziel dieser Strategen. Sie vereint die pure Lust an der Eskalation. Das kann man ganz besonders gut an Auswärtsfahrten beobachten. Das ist eine Männergruppe und der wird gemeinsam getrunken. Im besten Fall gibt es auch noch irgendwo Gewalt. Gewalt kann ja auch nach innen zusammenschweißen. Man hat ein gemeinsames Kick-Erlebnis, also so ein sehr emotional hochbesetzt auf sozusagen eine sehr niedrigschwellige Erlebniswelt Fußball. Dort können Rechtsextreme anknüpfen. Ein ganz klassisches Beispiel dafür ist die Bandkategorie C. Ist ja mittlerweile durch ihren Auftritt bei Hogeza in Köln auch bekannt. Und dieser Song Hooligans gegen Salafisten ist ja voll von Rassismen. Wenn ihr das Messer an der Kehle spürt, habt ihr es kapiert. Ich darf mir keinen Frieden, nur noch Gottes Sklaverei. Mein Leben lang, ihr werdet nicht mehr frei. Hooligans gegen Salafisten, wir wollen keinen Gottesstaat. Hooligans gegen Salafisten, sonst wird Deutschland ein Massengrab. Bei Kategorie C ging es in den Songs weniger um die politische Agitation selber, sondern vielmehr darum, dass sie allein durch ihren Namen natürlich eine große Gewaltaffinität ausstrahlen. Kategorie C steht ja für gewalttätige Fußballfans, also für Hooligans. Werder-Ultra Erik ist zwangsläufig mit den einstigen Kurvengegnern von Kategorie C vertraut und erklärt sich die Nähe der Hooligans zu den Neonazis so. Diese Beobachtung, die ich eigentlich überall mache, ist, wer sich so richtig in diese Gewaltschiene reinarbeitet, ist anfällig für diese Gewaltkonzepte, die nun mal der Faschismus bereithält. Also gibt irgendwie kein faschistisches Regime, was nicht durch irgendwelche Straßenschlägertrupps auffällig wird. Damit können die Leute sich identifizieren. Wie zum Beispiel mit der Galionsfigur der Dortmunder Hooligan-Szene Siegfried Borchardt, genannt SS-Sigi. Es zieht an die Morschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. SS-Sigi, der leider die schillerndste Figur ist, was die Verbindung zwischen rechtsextremer Politik und Fußballhooliganismus anbelangt, hat ja für die Partei Die Rechte in Dortmund kandidiert, für den Stadtrat, hat den Sitz auch gekriegt mit 1%. Wie dem auch sei, wurden seine Veranstaltungen auch teilweise von rechtsextremen Hooligans durchgeführt und organisiert. Hooligans, Ultras und die Kriminalität. Doch die Hooligan-Szene wird nicht nur durch die rechte Politisierung charakterisiert. Der Fanforscher Klaus sieht auch eine kriminelle Struktur. Viele dieser Hooligans arbeiten, wie gesagt, im Sicherheitsbewerber, haben teilweise eigene Bands mit ihren Labels, vertreiben deren CDs, haben eigene T-Shirt-Versende, haben eigene Waffenversende, wo nicht nur Pfefferspray und Quarzhandschuhe versandt werden, sondern auch Teleskopschlagstöcke und teilweise Schusswaffen. Teilweise gibt es auch Überschneidungen ins Rocker- und ins Rotlichtmilieu. Das soll diese ganzen Szenen überhaupt nicht in Generalverdacht stellen, aber zumindest gibt es starke Verbindungen in all diese Szenen und von daher steckt auch ein ökonomisches Netzwerk dahinter, was sich Hooligans an den Orten, wo sie stark waren in den letzten Jahrzehnten, aufgebaut haben. Eine dieser Hooligan-Vereinigungen, die Gruppe Elbflorenz Dresden, wurde im Januar 2015 vom Bundesgerichtshof als kriminelle Vereinigung eingestuft. Das kann weitreichende Folgen haben. Gewalttätige Hooligans riskieren nun bis zu 5 Jahre Gefängnis. Die Polizei kann verdeckte Ermittler einsetzen. Mehrere andere Hooligan-Gruppierungen, wie zum Beispiel Westfront Aachen und Division Duisburg, haben sich offiziell aufgelöst. Die Entscheidung der Richter kann aber auch das Gegenteil bewirken. Ein Termin im Fanprojekt Dortmund e.V. in der Dudenstraße. Die Wände sind mit Schals und Fotos der Südtribüne und ihren Choreografien tapeziert. Tina Meidenstein, Sozialpädagogin im Fanprojekt, ist besorgt. Es könnte natürlich für uns schwierig werden, wenn es einmal hier in Dortmund eine Hooligan-Gruppierung gibt, die als kriminelle Vereinigung gilt. weil wir natürlich als sozialpädagogische Einrichtung erstmal vom Grundsatz her niemanden ausschließen und jedem erstmal zuhören und gucken, wie wir der Person helfen können, sich in eine andere Richtung zu entwickeln. Aber dann muss man natürlich aufpassen, je nachdem, wie das alles ausgelegt wird, dass wir nicht als Unterstützer einer kriminellen Vereinigung gelten. Was in Deutschland erst heute passiert, ist in Italien schon länger Alltag. Über die Verbindungen zwischen Ultras und organisierter Kriminalität sprach der italienische Polizeipräsident Alessandro Panza während einer Tagung über die Gewalt in den Stadien. Noi stiamo assistendo e continuiamo ad assistere a un'escalation di un altro fenomeno, che è quello degli ultra. Wir erleben eine Eskalation des Phänomens der Ultras, der gewalttätigen Fans, die durchaus andere und konträre Interessen anstreben. Sie verfolgen Interessen fast immer wirtschaftlicher Natur. Die Ultras sind anderen Arten von kriminellen Vereinigungen sehr ähnlich. Unsere Aufgabe ist gerade die Grenze der sportlichen Leidenschaft zu bestimmen. Und diese Grenze ist ganz klar und sie heißt Respekt vor den Gesetzen. In Neapel gibt es seit Jahren eine eigene Abteilung der Staatsanwaltschaft, die sich mit den verschiedenen Aspekten der Kriminalität in den Kurven beschäftigt. Ermittlungen haben sogar eine Zusammenarbeit der Mafia-Organisation Camorra mit den Ultras aufgedeckt. Daniele De Simone gehört zu dieser Sondereinheit. Es gibt in Neapel einen riesigen Schwarzhandel von gefälschten Produkten des SSC Neapel und auch von anderen Vereinen. Es ist klar, dass in diesem Marktsektor, der von der organisierten Kriminalität betrieben wird, die Ultras einen Anknüpfungspunkt zwischen dieser illegalen Tätigkeit und den Fans darstellen. Das sind Tätigkeiten, die in der Nähe des Stadions betrieben werden, während eines Spiels oder bei einem Auswärtsspiel. Fenomeni che si sviluppano intorno allo stadio, no? L'occasione più frequente sono quelle delle partite, anche se nelle trasferte. Vincenzo Ranieri arbeitet zusammen mit De Simone. Auch er ist seit der Gründung der Sondereinheit dabei. L'idea probabilmente nasce dalla sovrapposizione che in alcune indagini di criminalità organizzata. Die Sondereinheit ist aus Ermittlungen entstanden, die Verbindungen zwischen Ultragruppen und organisierter Kriminalität belegt haben. Zum Beispiel wurden die Revolten im Umkreis Neapels gegen die Eröffnung neuer Mülldeponien oft von der Camorra zusammen mit Ultras von SSC Neapel organisiert. Die Ultragruppierungen waren die Anstifter von Demonstrationen, die dann als Straßenkämpfe mit der Polizei endeten. Es ist auch wahr, dass man in der Kurve dealt. Sicherlich sind die Ultras verwickelt. Und sicherlich wird der Drogenhandel von der Camorra kontrolliert. Es handelt sich hier nicht um persönlichen Konsum, sondern um einen echten Drogenmarkt, der von der Camorra kontrolliert wird. Sono poi in qualche modo controllate a vario titolo dal clan, diciamo, che in qualche modo controlla la zona. Der Drogenhandel von Ultras beschränkt sich aber nicht nur auf Neapel und Umgebung. Auch in Nord- und Mittelitalien wurden Ultras wegen Drogenhandel festgenommen. Im November 2014 traf es einen Fananführer von Juventus Turin, im Jahr zuvor einen Capo der Lazio Ultras. In Neapel erregt allerdings die Nähe von einzelnen Akteuren aus der Welt des Fußballs zur Camorra besondere Beunruhigung. Sergio Amato, ebenfalls Staatsanwalt aus Neapel, berichtet von Beziehungen zwischen Spielern des SSC Neapel und Ultras, die selbst der Camorra zugerechnet werden. Wir haben avuto anni in cui c'era proprio una corrispondenza tra il nome del club di tifosi e l'organizzazione camorristica. Früher gab es sogar eine Übereinstimmung zwischen dem Namen der Fangruppe und des Camorra-Clans. Man konnte im Stadion Transparente mit dem Namen des Clans sehen. Avevamo in curva, se non mi sbaglio. Comunque. In den 90er Jahren gab es eine Ultras-Gruppe in der Kurve, die Le Teste Matte, etwa die Spinner, hieß. Und wir haben eine kriminelle Organisation, die auch Teste Matte hieß. Sie kamen aus demselben Stadtviertel. Selbst die Kurven sind in Stadtviertel aufgeteilt. Zum Beispiel in der Kurve B finden Leute aus Secondigliano Platz. In der Kurve A Leute aus den Quartieri Spagnoli. Appannaggio delle persone. Di Secondigliano, la curva A, delle persone del centro cittadino, in particolare di quartiere spagnoli. Auch in Rom, während des Pokalfinales, in dessen Vorfeld Ciro Esposito angeschossen wurde, wurde der Einfluss der Camorra auf den Fußball deutlich. Nach der Verletzung von Ciro wurde der Anpfiff um 45 Minuten von Neapel-Fans mit Böllern verzögert. Nur nach Verhandlungen mit dem Boss der neapolitanischen Fans, Gennaro Di Tommaso, genannt Genia Carogna, Jenny der Schreckliche, konnte man überhaupt anfangen zu spielen. Gennaro Di Tommaso era un capultra, sicuramente di questo gruppo dei Mastiffs. Gennaro Di Tommaso ist ein Ultras-Boss von der Mastiffs-Gruppe. Er ist als Person, die in dem kriminellen Herrschaftsgebiet des Clan Misso agiert, bekannt. Er ist der Sohn eines Mannes, der schon wegen organisierter Kriminalität verurteilt wurde. Und er hat sicherlich viel Macht in der Kurve des San Paolo. A Napoli esercita un potere nell'ambito, diciamo, della gestione della curva cosiddetta, la curva dello Stadio San Paolo. Das ist die Einschätzung von Antonello Arditouro, Anti-Camorra-Staatsanwalt und jetzt Mitglied des obersten Gerichtsrates Italiens. Für ihn gehört Di Tommaso zumindest zum Umfeld der Camorra. Auf jeden Fall bezieht der Ultrasführer einen Teil des ihm entgegengebrachten Respekts aus dem Ruf, der Camorra nahezustehen. Für Antonella Leardi, die Mutter des getöteten Neapel-Fans Ciro Esposito, und auch für den Anführer der Mailand-Ultras Giancarlo Capelli, trägt Di Tommaso hingegen Züge eines Helden. Io dico che per me è stato un grande, perché è stato un grande in quel momento lì ha preso, diciamo, una posizione. Ich muss sagen, für mich war das ein großer. In dieser Situation hat er eine Position der Verantwortung übernommen. Da waren viele Politiker im Stadion, aber er hat die Courage gehabt zu sagen, Ciro ist im Krankenhaus, er ist nicht tot, das Spiel kann gespielt werden. Das ist nicht einfach. Auch ich habe mich in solchen Situationen befunden. Du musst in einer solchen Situation wichtige Entscheidungen treffen. Er hat da was riskiert. Da waren 20.000 Neapel-Fans und 20.000 Fans der Fiorentina. Da will ich mal sehen, wie sie das Stadion evakuiert hätten, ohne dass etwas geschehen wäre. Ciros Mutter ist überzeugt, dass Di Tommaso von den Medien stigmatisiert wurde. Gennaro Di Tommaso è stato strumentalizzato. Hanno preso una delle più brutte foto. Gennaro Di Tommaso wurde instrumentalisiert. Man hat nur das hässlichste Foto gezeigt und man hat ihn als Monster beschrieben. Ich will niemanden rechtfertigen. Er ist mehrere Male ins Krankenhaus gekommen, aber ich habe ihn nie erkannt. Ich habe ihn nur einmal wiedererkannt, hier in Scampia, als man die Wandbilder für Ciro gemacht hat. Wir haben uns umarmt, wie ich alle, die ich getroffen habe, umarmt habe. Über die Verdachtsmomente, die Di Tommaso in die Nähe der Camorra rücken, will Antonella Leardi nicht reden. Sie und auch Milan-Anführer Barone mögen recht haben in der Einschätzung, dass Di Tommasos Entscheidung, das Pokalfinale anzupfeifen, noch Schlimmeres im überhitzten Stadionkessel in Rom verhindert hat. Aber an welchem Punkt sind die Fußballvereine angekommen, wenn sie sich von jemandem retten lassen müssen, der seine Autorität dem Ruf verdankt, der Camorra nahezustehen? Hooligans, Ultras und Hultras. Die Fanszene ist bunt gescheckt, in Italien wie in Deutschland, und sie ist in Bewegung. In beiden Ländern existiert eine rechte Szene. In Italien gibt sie in vielen Stadien sogar den Ton an, meist in Gestalt rechtsaffiner Ultras, seltener unter dem Label Hooligan. In Deutschland finden die Rechten oft Resonanz bei Hooligans. Die jedoch haben den Einfluss in den Stadien weitgehend verloren. Gegenbeispiele sind allerdings Städte wie Dresden oder Aachen. Dort mussten Ultras wegen der Übermacht der Hooligans sogar aus dem Stadion weichen. In Dortmund tobt gegenwärtig ein Kampf um die Vorherrschaft. Die Fanbetreuerin Tina Meidenstein beschreibt das Szenario. Es gibt einmal natürlich die ganz organisierten Hooligans, die sich verabreden mit anderen Hooligans aus anderen Städten, um sich natürlich dann an einem abgeschiedenen Ort jenseits der Öffentlichkeit zu treffen. Dann gibt es die Hooligans, die sich selber auch als Hooligans bezeichnen, Hogesa-Hooligans, die auch gerade bei Derbys oder so ihr Unwesen treiben und auch gar keine Unterschiede mehr machen, sondern einfach alles und jeden anpöbeln, der ihnen nicht gefällt. Davon unterscheiden sich sehr deutlich Ultras. Die Ultras selber treten für andere Werte ein. Selbst die, die vielleicht von der Ideologie, was vielleicht gewisse Ressentiments gegenüber Ausländern, was das betrifft, vielleicht doch auch mit den Hogesa-Leuten vielleicht schon d'accord gehen würden, ist dieses Auftreten denen einfach viel zu flach und viel zu niveaulos. Dass man da gesagt hat, da läuft Dortmund auf keinen Fall mit. Ganz so klar ist die Grenze zwischen Ultras und Hools dann aber doch nicht, meint Erik. Dann gibt es diese Mischszene, was irgendwie immer mal wieder als Ultras beschrieben wird, wo dann irgendwie Ultras, die unglaublich viel Wert als ganze Gruppe auf Gewalt legen, dann schon Ultras werden, wo dann irgendwann die Grenze verschwimmt. Was es auch noch gibt, was sogar die Mehrheit der Stadionbesucher ausmacht, das ist der normale Fan, der zuallererst an Fußball interessiert ist und an gemeinschaftlichen Erlebnissen ganz ohne Gewalt. Nicht zuletzt gibt es im Stadion, zum Beispiel in der selbstverwalteten Bremer Kurve, sogar eine Antidiskriminierungsavantgarde unter den Ultras. 2008 wurde bei den Werder-Fans eine Antidiskriminierungs-AG gegründet. Heutzutage gibt es ja Bündnisse wie Fußballfans gegen Homophobie, wo auch die Werder-Kurve mitmacht. Es gibt mittlerweile auch Fußballfans gegen Antisemitismus, sicherlich ein sehr spezielles Bündnis, was in Bremen da oder bei Werder den Ursprungsort hatte. Epilog. Der zwölfte Mann. Ultras sein als reine Leidenschaft und soziales Engagement. Passiert genau dies? Oder setzen sich doch wieder klischierte Männlichkeit und die Erlebniswelt Gewalt durch? Die Ermordung von Ciro Esposito in Italien hat eine neue, schreckliche Dimension aufscheinen lassen. Der italienische Staat setzt widersprüchlich sowohl auf Repression als auch auf Kooperation. Im römischen Olympiastadion werden in Zukunft an den Eingangstoren sogar biometrische Daten ausgewertet. Gleichzeitig fängt man an, Fanbeauftragte auszubilden. In Deutschland wird trotz aller Exzesse weiterhin an Kooperation festgehalten. Während im Mutterland der Ultras die Aussichten eher düster sind, ist in Deutschland dank der Struktur an Fanprojekten, selbstverwalteten Kurven und Fanbeauftragten hier sogar eine bunte Zukunft des Fußballs zumindest denkbar. Wir entwickeln uns dahin, dass auch Frauen aktive Fußballfans sein dürfen, dass irgendwie Migranten, Flüchtlinge und so weiter auch diese Fankultur mitmachen. Ich meine, das sind so viele begeisterte Fußballfans, die dürfen auf keinen Fall ausgeschlossen werden. Und da gibt es ganz viel, was man irgendwie gemeinsam erleben kann, was einen auch zusammenbringt. Und das Gleiche gilt für sexuelle Orientierung oder ich weiß nicht, mir ist nichts über einen jüdischen Fanclub oder sowas bekannt. Also was auch ein Thema sein könnte, einfach all diese Diskriminierungsformen, die es gibt, die zu überwinden oder wenigstens zu thematisieren. Das ist der Weg. Bis zum letzten Atemzug. Ultras und die Radikalisierung der Fankultur im Fußball. Ein Feature von Agnese Franceschini und Tom Mustroff. Es sprachen Anne Müller, Robert Höller, Bernd Hahn, Volker Niederfahrenhorst, Johanna Gastorf, Justina Hauer und Dennis Muschito. Technische Realisation Henning Schmitz. Regieassistenz Freier Hattenberger. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.